Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste, in der letzten Reihe Parkett. Die liebe Thea macht ihr Podcast-Debüt und hat das kleine und sensible Meisterwerk Aftersun mitgebracht. Ein Drama über die Vater-Tochter-Konstellation zwischen Callum und Sophie, die ihren letzten gemeinsamen Urlaub miteinander verbringen. Also hört gebannt, seid gespannt und macht es euch bequem. Plätze haben wir euch natürlich wieder reserviert, selbstverständlich in der letzten Reihe Parkett. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste in der letzten Reihe Parkett. Mein Name ist Yves und ich begrüße in der heutigen Folge die liebe Thea in meinem Studio. Hallo Thea, wie geht's dir? Hallo Yves, mir geht's super. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Du hast einen Film mitgebracht, der dir, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen hat. Mhm. So wie ich das... Wann kam der raus? Letztes Jahr, ne? Der kam, glaube ich, im Dezember raus. Genau, November oder Dezember. Im Dezember. Ja. Also Anfang des Jahres hat man schon sehr gemerkt, dass du hooked bist. Auf jeden Fall. Was diesen Film betrifft. Ja. Und ich habe den tatsächlich gestern das erste Mal gesehen erst. Und kann es verstehen. Sehr gut. Ja, ich deswegen, war schon, ich dachte schon, dass du den das erste Mal jetzt gesehen hast. Deswegen fand ich es sehr super. Mhm. Also ich habe ja einen Mubi-Account. Für alle, die es kennen, ist ein super Streaming-Dienst mit so kleineren Filmen, die auch ausgewählt werden, immer speziell für einen Tag. Oder für einen speziellen Tag. Und da es eine Mubi-Produktion ist, ist der schon seit längerem da drin, aber irgendwie, wie es halt so ist, ist es nicht passiert. Und gestern habe ich ihn jetzt endlich für den Podcast geguckt und muss sagen, sehr, sehr gut, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Also sehr cool, dass du ihn vorgeschlagen hast. Ja, also ich dachte mir schon, dass du den noch nicht geguckt hast. Und da dachte ich mir auch, ja, dann wäre das doch mal wieder was Tolles, wenn ich einen vorschlage, den Yves noch nicht geguckt hat. Kommt in letzter Zeit ja häufiger vor, genau, dass ich Filme gucken darf, die ich noch nicht kenne. Deswegen umso schöner, dass ich immer wechselnde Gäste habe. Richtig, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja, ja, sehr schön. Ich freue mich, dich hier zu haben. wir können ja mal, wie üblich, in die zuletzt gesehenen Filme reinschauen. Ich weiß, du guckst immer sehr viele Filme. Deswegen, das stimmt, fangen wir doch gleich mit dir an. Ja. Würden wir ungefähr noch wissen, wie viel wir für den Rest der Folgezeit haben. Also ich habe mir welche rausgeschrieben. Ich habe jetzt wirklich sehr viele wieder geguckt in den letzten Tagen, einfach weil ich viel Zeit hatte. Aber ich habe mir jetzt einfach mal 7 rausgesucht, die ich entweder echt nicht mochte oder die ich einfach nur super fand. Und den meisten Teil davon habe ich sogar im Kino geguckt. Also ich habe Barbie und Oppenheimer natürlich geguckt. Das erste Mal beide natürlich am selben Tag. Und dann habe ich Oppenheimer danach noch einmal gesehen und Barbie danach noch 2-mal. Also beide Filme sind einfach nur sehr gut. Und ich habe auch meine Eltern dazu gebracht, beide Filme zu gucken. Und ich finde, das ist toll. Mein Vater hat die wirklich an einem Tag beide geguckt. Er hat Barbie zuerst geguckt und dann Oppenheimer. Und meine Mutter hat zuerst Oppenheimer geguckt und dann, glaube ich, 2 oder 3 Tage später Barbie. Aber ja, wie mein Vater die gefunden hat, weiß ich noch nicht. Ich habe mit ihm darüber noch nicht geredet, aber meine Mutter fand die beide auch sehr super. Genau. Und dann habe ich Teenage Mutant Ninja Turtles geguckt, so wie du. Super, super. Ja, ich fand den auch sehr gut. Also ich finde ja diesen Animationsstyle, den es halt zurzeit gibt und den halt jetzt auch dieser Film hat, finde ich so toll. Der ist so kreativ. Ja, das sieht echt klasse aus. Also, also ich fand es auch super, dass in manchen Szenen dann auch so real-life Sachen da drin waren. Also wenn Filme irgendwie gezeigt wurden, die dann halt nicht in diesem Animationsstyle waren, fand ich einfach nur richtig toll. Und dann habe ich noch Blue Valentine geguckt, den habe ich auf Blu-ray. Mit Ryan Gosling. Der ist auch stark. Sehr schön. Also was ist schön? Also sehr, ja, sehr stark ist, glaube ich, das richtige Wort, weil schön ist, glaube ich, eher falsch. Also die eine Hälfte vom Film war schön, die zweite Hälfte war dann vielleicht nicht mehr so schön. und dann, genau, habe ich gestern noch Red, White and Royal Blue geguckt. Das ist ein Film von Amazon Prime über ein Buch oder adaptiert von einem Buch mit demselben Titel. Und dieses Buch, das kam, glaube ich, 2018 oder so raus. Und ich habe es, glaube ich, 2019 oder 20 das erste Mal gelesen und ist auch eins meiner Lieblingsbücher. Deswegen ich natürlich gestern, als der Film rauskam, sofort den Film gucken musste. Hat mir auch zum Teil gefallen. Es hat mich nur sehr aufgeregt, dass sehr viele Aspekte, die im Buch waren, einfach nicht im Film drin waren. Dass Charaktere sozusagen gelöscht wurden im Film. Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Ja, das fand ich nicht toll. Aber sonst fand ich den Film echt sehr schön. Und hatte auch eine gute Story. Aber das ist ja das übliche Problem. Richtig. Buchverfilmung. Ja, also, aber ich hatte halt davor gelesen, so auf Twitter oder jetzt X, dass der Film sehr nah am Buch dran ist. Und da hatte ich dann eigentlich schon so die Hoffnung, dass es wirklich stimmt, aber irgendwie sehr viele wichtige Szenen waren weg, sehr viele wichtige Charaktere, sehr viele wichtige Dialoge, aber naja, es war halt auch nur ein, ich glaube, 1:40 Film, also was soll man halt viel erwarten. Und das Buch war halt 400 Seiten lang, deswegen, ja, okay. Dann ist vielleicht halt eine Serie besser gewesen. Ja, wahrscheinlich. Oder frag mich halt auch, ob sie noch einen zweiten Film machen würden. Das fände ich auch ganz cool, glaube ich. So ein Sequel. Würde ich mich auch freuen. Aber der Film hat an sich das ganze Buch abgedeckt, oder? Genau. Aber ich würde mich trotzdem über ein Sequel freuen. Entweder ein Sequel vom Film oder ein Sequel vom Buch. Eins von beiden. Aber ein Sequel wäre trotzdem toll. Okay. Ja, genau. Und dann habe ich noch mit dir Talk to Me geguckt. Im Kino. Ja. Und du fandest ihn nicht so gut wie ich. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht klasse, glaube ich. Ich habe ihm, glaube ich, 3 Sterne von 5 gegeben. Ich glaube, ich habe 2,5 gegeben. Ja, genau. Ich bin halt einfach nicht so eine Horrorperson, glaube ich. Und ich habe den auch nur geguckt, weil es halt ein A24-Production-Film ist. Ja. Ich fand den halt schon sehr gruselig an manchen Stellen. Aber ich bin halt auch wirklich, ich bin sehr scared, sehr schnell. Und ich glaube, der Film war dafür gut, dass ich sehr schnell sehr scared war, obwohl dann eigentlich die Szenen an sich nicht wirklich so schlimm waren. Aber es gab auch sehr viele Szenen, die einfach nur eklig waren, fand ich. Ja, gerade dieser Blick da in diese Hölle oder so. Genau, wo der Typ da richtig, ja. Oder als die sich halt übergeben musste und so, das fand ich halt auch jetzt nicht so geil. Oh ja. Aber ja, und dann habe ich noch Mag 2 geguckt im Kino. der war nicht gut. Ich habe den ersten Teil nicht geguckt, deswegen kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, wie schlecht oder gut der erste war. Ich habe bis jetzt nicht so viel Schlechtes über den ersten gehört, außer von dir. Was soll denn das? Zum Beispiel Luise hat gesagt, dass der Film sehr, also das heißt sehr gut, aber dass der Film okay war, der erste Teil. Aber der zweite Teil war wirklich schlimm, schlecht. Also alles an diesem Film, der Dialog. Okay, was erwartet man am Dialog bei so einem Film? Aber es, das weiß ich nicht. Es hat sich sehr so angefühlt, als wäre dieser Film von einer KI geschrieben worden. Oh, okay. Also wirklich, ich weiß auch nicht. Und die zu platt, ja. Ja, also die Dialoge und die Szenen und diese Beziehungen, die dann halt in diesem Film dann waren und ich weiß auch nicht. Also der Film war wirklich unter aller Kanone. Also ich würde dem niemanden anderen empfehlen. Also vor allem, wenn Leute dafür Geld ausgeben würden, ich würde sagen, nein, tut das nicht. Ja, es tut sehr weh, wenn man an der Kasse ist und den Leuten. Ja, vor allem, weil halt viele Leute da reingehen. Also viele Leute gehen mehr dafür Geld aus, deswegen. Und die gehen sehr freudig rein. Die kommen immer in die Kasse und sagen, ja, 3x Mac bitte, genau. Mac 2. Ja, Und in der ersten, am ersten Tag, als er rauskam, letzten Donnerstag, da abends, war der fast ausverkauft, die deutsche Version. Ja. Also, ist crazy, dass echt so viele Leute da reingegangen stark, sind. Oder? Ja, wirklich. Ich verstehe es nicht. Haifischfilme ziehen. Ja, wahrscheinlich. Und da, ich meine, jetzt gab es ja auch noch eine große Krake. Also. Oh, okay. Die gab es aber wohl im ersten Teil auch schon. Und jetzt gab es sie nochmal. Also. Ja, dann kann ich es verstehen, dass man 13 Euro ausgibt. Ja, natürlich. Die Krake zu sehen. Ja. Oh Mann. Ja, welche Filme hast du dann so geguckt in letzter Zeit? Ich habe auch Barbie und Oppenheimer gesehen. Endlich. Beide OV. Ich fand beide sehr, sehr gut. Wobei ich in Oppenheimer saß und von dieser Bildgewalt und Wucht, von der alle gesprochen haben im Vorfeld, jetzt gar nicht mal so viel mitbekommen habe tatsächlich. Also ich fand, es sah halt aus wie ein normaler Kinofilm. Und was man da so liest, bezieht sich halt immer auf die IMAX-Version oder die IMAX 70 mm Analog-Version, die wo das Nonplusultra sein soll, die man halt in Deutschland nicht sehen kann, weil es keine Kopie dort gibt. Ich glaube, gestern habe ich gelesen, dass in Prag, wo das einzige Kino ist, auf dem europäischen Festland. Oh wow, okay. Was den Film in 70 mm IMAX zeigt. Ja, na, auf nach ansonsten Prag. Ansonsten sind halt ansonsten sind halt 4-5 Kinos in London und das war's. Mhm. Ja, toll. Ja, es ist echt traurig. Weil ich jetzt nicht, aber selbst in dem Artikel stand halt auch drin, dass das ein ganz anderer Film dann nochmal ist. Mhm. Irgendwie. Aber ich habe es noch nie gesehen, deswegen kann ich es halt nicht beurteilen. Ja. Aber trotzdem sehr, sehr guter Film. Was habe ich noch gesehen? Ich war mit Eva in Das Parfüm in der Cine Classic, Best of Cinema. Okay, wie fandest du den? Ich habe den das erste Mal gesehen und fand den ziemlich gut. Okay. Es sind so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Gerade am Ende. Ich kann mich nicht mehr wurde ganz... Wurde mir auch von irgendjemandem gesagt, dass das Ende wohl ein bisschen vom Buch abweicht. Weil am Ende vom Film wird aus der ganzen Sache irgendwie aus diesem Wahn da wie so eine Liebesgeschichte gemacht, nochmal nachträglich. Ja, nee, das ist er definitiv von dieser ersten nicht Person, im Buch. Die von Caroline Herford gespielt wird, halt irgendwie so verzaubert war und ihren Duft aber nicht einfangen konnte und nie wieder einfangen kann, weil sie ja tot ist. Naja. Das ist wohl im Buch nicht so. Im Film wird es dann nochmal in so einer Schlussszene aufgemacht. Okay. Fand ich ein bisschen unnötig. Ansonsten fand ich den überraschend stark, muss ich sagen. Okay. Mhm. Was habe ich noch gesehen? Talk to Me, ja, fand ich Mist. Und natürlich Turtles. Und wie du schon gesagt hast, dieser Zeichenstil, der hat mich tatsächlich auch erst drauf gebracht, dass ich mir den Film angucke. Ja, okay. Ich hatte den Trailer gesehen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich... Ja gut, schwer zu sagen, aber ich glaube, ich wäre jetzt nicht so fixiert drauf gewesen, reinzugehen, wenn ich nicht im Trailer gesehen hätte, dass das so einen coolen Look hat. Ja. Das hat mich schon reingezogen und der Film selber, den fand ich schon echt geil. Ich sage, ich bin großer Turtles-Fan. Okay. War ich schon als Kind. Der geilste Moment am Ende... Natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich es verraten darf, aber ich habe so ganz kurz und freue mich jetzt schon auf die Fortsetzung. Also ich saß wirklich da, Eva saß neben mir und ich war richtig erschrocken, wo ich das so und ich freue mich jetzt schon. Ich wollte noch nachgucken, ob schon was in Planung ist, aber habe ich vergessen. Also ich hatte gar keinen, also ich habe früher mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. So null. Deswegen, der Film war jetzt so das erste Mal, dass ich davon irgendwie jetzt was gesehen habe. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wo du gemacht hast. Ganz am Schluss. Wo die böse Person was sagt. Ah, stimmt. Und dann ist die Kamera von der Stadt dann auf den Stadtrand. Ach, oder New Jersey oder was das sein soll. Staten Island. Dann steht eine andere Person da. Staten Island. Ja, stimmt. Ja. Ah ja, okay. Ja, stimmt. Weil das halt Wer Turtles kennt, der verbindet die Person natürlich absolut mit den Turtles. Okay. Ich verrate es jetzt nicht, wer es war. Ich werde es danach mir nochmal googeln. Ich habe keine Ahnung mehr, wer da stand. Nein. Ja gut, wenn man im Turtles-Universum nicht beheimatet ist, ja, dann verstehe ich das. Ja. Ansonsten, jeder, der es kennt, weiß, wer es ist. Mhm. Man hätte den Namen gar nicht sagen müssen. Da hätte man es gewusst. Okay. Allein von den Konturen. Mhm. Ist also so richtig also, so für die Fans gewesen, so dieser Moment. Ja. Ja, sehr gut. Schon. Also ich glaube jetzt nicht, dass Kinder wüssten, wenn die den jetzt... Die würden sich nicht so freuen. Ey. Okay. Ja, also bei uns im Kino, wir waren die einzigen, die nicht mit Kindern unterwegs waren. Da hat niemand gemacht. Hm. Bei mir im Saal auch nicht, da war ich da auch der Einzige. Okay, ja. Na gut, gehen wir mal in den Film rein, den du mitgebracht hast. Du darfst den Namen gern sagen. Ja, also ich habe Aftersun mitgebracht, aus dem Jahr 2022, der, ich glaube, im Dezember rausgekommen ist. Ich glaube, auf Movie ist der am 15. Dezember in den USA. Oder in Großbritannien rausgekommen und im Mitte März dann, glaube ich, in Deutschland auf Mubi. Mhm. Genau. Dann hatte der auch ein paar Releases so in kleineren Kinos, zum Beispiel in York-Kinos in Berlin und natürlich dann in den USA und in anderen Ländern auch. Genau. Der spielen Paul Mescal und Frankie Corio mit. Beide, nein, nicht beide. Paul Mescal, irischer Schauspieler, Frankie Corio, englische oder schottische? Ich glaube, schottische, glaube ich. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, tatsächlich. Ich glaube, das hatte ich in einem Interview mal mitbekommen, dass sie, glaube ich, aus Schottland kommt. Genau, sie wohnt in Edinburgh, genau, deswegen. Okay. Ja. genau, und der Aftersun-Film handelt über die Charaktere von beiden Schauspielern. Sie spielen Vater und Tochter in dem Film. Und es handelt über einen Türkei-Urlaub, den die beiden vor 20 Jahren hatten. Und die Erwachsene, der Erwachsene-Charakter von Frankies reflektiert über diesen Urlaub 20 Jahre später. Genau, und darum handelt er, dieser Film. Hm. Geht halt um diese Vater-Tochter-Beziehung, wie du schon gesagt hast. Und was halt schon am Anfang auffällt, dass dieses Erinnern mithilfe von Videokassetten passiert, die damals aufgenommen wurden. Genau. Wie man das halt vielleicht, also ich kenne es noch aus meiner Kindheit, wenn wir Urlaub gemacht haben, war halt immer eine Videokamera auch dabei und hat dann so ein paar Aufnahmen gemacht und dann konnte man sich da halt den Großeltern zeigen oder so, guck mal, was wir im Urlaub gemacht haben. Oder halt ein paar Jahre später noch. Deswegen bin ich damit vertraut? Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also wir hatten, also bei uns, also damals, als ich noch ein Kind war, es war ja auch erst Anfang der 2000er, da gab es die auf jeden Fall auch noch. Und ich meine, da gab es ja auch noch Videokassetten. Aber meine Eltern besaßen keinen Videorekorder. Aber mein Vater war oder ist immer noch Hobbyfotograf und der hat einfach dann immer ganz viele Fotos sozusagen gemacht. Und das war dann sozusagen meine Videokassette vom Urlaub, dann die ganzen Fotos. Ah, ja. So ein Stapel voller Fotos dann. Genau. Also diese Videokassetten dienen ja auch, also wie so die Erinnerungslücken zu schließen. Richtig. Du hast ja schon gesagt, sie versucht sich da an ihren Vater zu erinnern. Die hatte, also beide hatten Geburtstag im Urlaub. Sie ist 11 geworden, er 31. Und wie wir am Ende erfahren, ist sie in der jetzigen Zeit auch gerade wahrscheinlich 31 geworden. Genau, ja. Hat auf jeden Fall Geburtstag. Und weiß nicht, ob wir das sagen wollen, aber eigentlich ist es ziemlich offensichtlich, wenn man es sieht. Aber vielleicht sagen wir es mal nicht. ich weiß nicht. Ich meine, es. Ach, mein. Ich meine, darauf läuft der Film ja hinaus. Schon, ja. Also es sieht jedenfalls so aus, es kommt so rüber. Ich sag's einfach. hätte Sophie ihren Vater seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, weswegen sie sozusagen diese Videokassetten braucht, um sich an ihn zu erinnern, um sich an diesen Urlaub zu erinnern, genau. Also die letzte Begegnung mit ihm oder die letzte Zeit mit ihm quasi wieder sich zu vergegenwärtigen. Richtig, genau. Weil er halt fehlt, natürlich. Und ich fand's sehr beeindruckend gespielt von beiden, muss ich sagen, aber gerade von Paul Mescal, der da hast du richtig gesehen, wie er sich anstrengt, so freudig vor seiner Tochter zu sein. Und das dann aber irgendwie immer so einen leichten Kippmoment hatte. Genau, immer wenn er irgendwie gerade alleine war zum Beispiel oder mit denen nicht mal hinguckt irgendwie. Genau. Ja. Also auch wenn sie zusammen waren, irgendwie am Anfang oder am Ende des Gesprächs. Das ist immer so ganz leicht. Genau. Und dass er da die Maske, die er sich da aufsetzt, um die Depressionen zu verdecken, halt nicht mehr so gerade gerückt hatte, sag ich jetzt mal. Ich hatte auch das Gefühl, dass desto länger der Film andauerte, desto schwieriger wurde es für ihn, diese Maske sozusagen zu tragen. Also ich fand am Anfang des Films, da gab es nicht so viele Momente, wenn er sozusagen mit ihr zusammen war. Aber die Momente wurden irgendwie immer mehr und mehr, desto länger der Film sozusagen wurde. Und vielleicht auch, je näher er seinem eigenen Geburtstag kam. Genau, ja. Ne? Der ja am Ende des Urlaubs sozusagen stattfindet. Mhm. Ja. Also es fällt auf jeden Fall auf, dass er sehr bemüht ist, positive Erinnerungen zu schaffen in diesem Urlaub. Also die versuchen irgendwie viel zu machen, hier mal Pool zu spielen, da mal einen Ausflug, tauchen gehen und alles immer auf Videokassette aufgenommen. Und er schaut ja auch immer mal diese Aufnahmen dann in dem Videorekorder an oder dieser Kamera an. Ja. Und ich hatte den Eindruck, dass er sich dann, also erstmal dachte ich, okay, um selber nochmal den Tag Revue zu passieren zu lassen und sich vielleicht da an dem zu erfreuen. Und macht er ja auch immer nachts oder abends. Um dann vielleicht auf andere Gedanken zu kommen. Und am Ende dachte ich dann, dass er das vielleicht macht, um sich zu vergewissern, dass wirklich auch nur positive Erinnerungen drauf sind. Ja, das habe ich mir da noch gedacht, weil ich glaube, also ich hatte das Gefühl, dass halt dieser Cam-Recorder, dieser Videokamera nur gekauft wurde, um halt für Sophie dann sozusagen gute Erinnerungen am Ende des Urlaubs zu haben, dass sie sich halt auch wirklich an ihren Vater mit irgendwas erinnern kann, weil sie war, wie gesagt, 11 und ich meine, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was im Urlaub passiert ist, als ich 11 war. Also keine Ahnung. Und ich glaube, das hätte sie auch nicht mehr wirklich geschafft und hätte sich deswegen auch nicht wirklich an ihren Vater erinnern können, an diesen Urlaub, wäre diese Videokamera nicht da gewesen. Und ich glaube wirklich, dass Callum, also der Vater sozusagen, die nur gekauft hat, damit sie sich nach seinem Verschwinden noch an ihn erinnern kann. Ja, oder halt zumindest, also vermutlich ja, im Zweifel halt auch um die wenige Zeit, die sie haben, positiv in Erinnerung zu behalten, weil die Eltern ja nicht zusammen sind. Genau, ja. Das kommt auch noch dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit die da miteinander verbringen, aber es kommt auf jeden Fall an einer Stelle mal rüber, dass sie wohl jedes Jahr einen Urlaub machen, auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht ist es auch nicht viel mehr, weil die wohnen wohl auch nicht, also er wohnt scheinbar in London. Mhm. Und die Tochter mit Mutter wahrscheinlich noch in Schottland. Ja, genau. Weil an irgendeiner Stelle wird gesagt, ja, wenn ich dann mal runter nach London komme oder so. Ja, genau. Und es war auch, die haben auch darüber geredet, dass Callum mit einem Kumpel von ihm, wie gesagt, in London halt irgendwie was geplant hat und dass das dann aber doch nicht mehr stattfindet. Und dass er aber überlegt, später nach Edinburgh zu ziehen und da ein anderes Investment irgendwie zu machen, sodass er und Sophie sozusagen auch mehr Zeit miteinander verbringen könnten. Ja. Darüber haben sie auch noch geredet. Genau. Ja. Was ich noch beeindruckend fand, war, also erstmal wird nichts im Rückblick, muss ich sagen, gar nicht so viel geredet im Film. Mhm. Dafür, dass es eigentlich nur zwei Personen fast immer sind, die den ganzen Film tragen, und es sind ja trotzdem eine Stunde 40 Minuten immerhin. Wenn die miteinander reden, hat man immer so das Gefühl, dass da so ein bisschen eine kommunikative Schranke besteht, weil halt auch nicht alles gesagt wird, was so da ist. Ja. Also um das an einem Beispiel zu verdeutlichen. Gegen Ende sind die auf so einem Ausflug und da sind die auf so einer kleinen schwimmenden Insel. Und er sagt seiner Tochter irgendwie so, ja, wenn du mal groß bist, du kannst immer noch über alles mit mir reden. Egal was ist, ob du jetzt hier Party-Stories hast oder Drogen nimmst oder so. Und selbst wenn nicht, kann halt sie oder soll sie über alles mit ihm sprechen können. Und das ist ja von seiner Seite gar nicht der Fall. Ja. Einfach. Genau. Das war so, ja auch. Er bietet da was an, was er selber ja gar nicht einhält. Richtig. Und das hat man ja auch gesehen, als Sophie ihn über seine Freundin gefragt hat. Beziehungsweise sie dachte, dass er noch eine Freundin hätte. Und dann hat er ihr dann erst gesagt, dass er doch nicht mehr mit ihr zusammen war. Und das hat sich auch so angehört, als wäre das halt schon seit einer Weile nicht mehr so. Was ja auch wieder sozusagen darauf hinweist, dass er einfach mit seiner Tochter über sein eigenes Leben einfach nicht wirklich viel redet. Ja, genau. Und das ganze Verhältnis fand ich in der einen Aufnahme auch dann, die vorher schon stattfand, also vor diesem Gespräch da, von dem ich gerade erzählt hatte, so beeindruckend, da hast du wie so ein Splitscreen gehabt, wo sie links da im Zimmer ist und du hast so warmes Licht und sie hat da irgendwie gerade was erzählt, ich weiß gerade gar nicht mehr was. Und er war rechts im Bild bei diesem kalten Badlicht und hat sich über einem Eimer versucht, den Gips da aufzuschneiden. Genau, ja. Und sich halt verletzt dabei am Arm und es blutet und das siehst du mal, also ich habe es gar nicht erst gesehen. Ich dachte, okay, er hat sich da jetzt ein bisschen verletzt, aber plötzlich sieht man halt, wie das Blut da runterläuft und er auch so ein bisschen schmerzverzerrtes Gesicht hat und dann aber so richtig versucht, seine Stimme unter Kontrolle zu behalten und weiter mit seiner Tochter spricht, so als wäre nichts. Ja. Und ich finde das, also fand das, zeigt so das komplette Verhältnis zwischen denen irgendwie. Genau, da wurde halt also so dieser äußere Schmerz mit dem inneren Schmerz, den er hat, verglichen. Und dass er halt mit ihr auch einfach über seinen inneren Schmerz und seine Probleme nicht redet. Ja. Nee, auf jeden Fall. Ich fand auch, diese Szene fand ich auch einfach sehr, sehr gut gemacht. Und davor hat sie darüber gesprochen, wie sie es komisch findet, dass er und ihre Mutter noch ich liebe dich zueinander sagen, obwohl sie sozusagen getrennt sind und dass sie sich früher, dass sie früher immer dachte, dass sie vielleicht doch noch wieder zusammenkommen würden. Und was ich auch gut oder ein bisschen funny auch fand, dass sie meinte, ja, früher, als sie 7 war, also als sie noch ganz klein war sozusagen. Und sie war halt 11, als sie das jetzt gesagt hat. Und für sie sind halt diese 4 Jahre zwischen 7 und 11 halt so ein langer Zeitraum. Aber eigentlich ist es halt nicht so. Und jetzt ist sie halt immer noch klein und jung. Und das ist für sie aber so ein so lang sozusagen war, dass sie das jetzt sozusagen nicht mehr denken würde und dass sie es jetzt aber schon wieder halt komisch findet, dass ihre Eltern ich liebe dich zueinander sagen, obwohl sie nicht mehr zusammen sind. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Einfach auch vom Screenplay her. So. Ja. Jetzt muss ich mal meine Notizen kurz gucken. Können wir dann schneiden. Sehr gut. Das ist alles kein Problem. Pausen werden immer schön rausgeschnitten. Also was auch schon am Anfang direkt aufgefallen ist, mir jedenfalls, dass er die ganze Zeit Bier trinkt über den Tag hinweg. Und teilweise halt, also den Eindruck macht, dass er schon ein bisschen mehr trinkt, als er vielleicht sollte. Ja. Gerade wenn er mit seiner Tochter da allein Urlaub macht, weil er ist ja immer noch die verantwortliche Person. Mhm. Und dann, also das ist irgendwie so immer gegeben gefühlt. Und dann fand ich es sehr stark, wie dann immer so einzelne Sachen so eingestreut werden, die so seinen Zustand nochmal verdeutlichen. Ja. Ganz besonders, ich glaube, das geht damit los, wo die diesen Tauchausflug machen. Mhm. Und die Tochter mit der Videokamera gerade irgendwas aufnimmt, die ist gerade allein zurück auf dem Boot gelassen worden und sagt halt so, ja, er hat keine Tauchlizenz, aber wird schon klappen oder so ähnlich. Also dass er halt ohne es zu dürfen oder zu können tauchen geht. Ja, so sehr risikoreich dann lebt. Ja, genau. Das stimmt. Das habe ich auch noch in anderen Szenen gesehen, zum Beispiel als er in einer Szene die Straße überquert und gar nicht guckt, ob irgendwie ein Auto kommt oder so. Und dann kommt aber ein Auto und hupt ihn sozusagen an und hält kurz vor ihm an. Aber es interessiert ihn nicht. Genau, er geht einfach weiter. Und auch in einer Szene, wo er auf der Balkonreling vom Zimmer sozusagen steht für mehrere Sekunden und einfach ausgebreitete Arme hat und nichts macht, sondern einfach nur da steht. Oder auch zum Beispiel so einen viel zu teuren Teppich zum Beispiel kauft, den er sich eigentlich gar nicht leisten kann. Oder wenn Sophie darüber redet, wie sie manchmal sich nach so einem Tag sehr fertig fühlt und eigentlich gar keine Lust mehr auf irgendwas hat. Und was halt auch schon so Anzeichen für eine Depression sozusagen sind, was er halt weiß, weswegen er dann so sich im Spiegelbild sozusagen anguckt und sehr wütend diesen Spiegel und sein Spiegelbild anspuckt, weil er auch irgendwie das Gefühl hat, dass es so seine Schuld vielleicht ist. Das sind halt auf jeden Fall so Einblicke in das, was so in Callums Kopf vorgeht. Und es ist halt einfach so Hinweise, weil ich finde halt auch im Film selbst, da, wie gesagt, wird halt nicht darüber wirklich gesprochen. Heißt, diese Szenen sind so das Einzige, was man hat, damit man weiß, was mit den Charakteren wirklich passiert, was bei ihnen abgeht. Das fand ich auch, finde ich sehr stark, einfach. Die sind halt auch so, wie so beiläufig eingestreut. Genau, also. Ja. Also das war das Einzige, was jetzt vielleicht ein bisschen, wo man sagen kann, okay, das fällt auf jeden Fall auf, wo er mit diesem nassen Handtuch über dem Kopf atmet. So, oder halt da bei Nacht Richtung Meer geht, aber der Rest ist so beiläufig halt drin, einfach. Genau. Ja. Und gegen Ende dann diese Karaoke-Szene, wo die bei dieser Abendunterhaltung sind, das ist das erste Mal, dass es auch, obwohl nicht das erste Mal, aber ein von zwei Mal, sag ich jetzt mal, wo er gegenüber seiner Tochter dann auch dieses positive Vaterbild da nicht mehr aufrecht halten kann, weil er sich dann halt weigert, mit auf die Bühne zu gehen und sie dann halt allein runtergehen lässt und sie dann auch immer trauriger dasteht und da das Lied singt, was dann halt auch, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt es? Losing My Religion. Genau. Also vom Text her auch so traurigerweise derart passt. Ja, sitzt dann da und ja, du hast ja dann einmal diesen POV-Shot von der Tochter, zu ihrem Vater und er ist einfach so, sitzt da und trinkt gerade nochmal einen Schluck Bier und sieht doch so richtig fertig aus. Ja. Ja. Und davor. War es halt das mit diesem, wo sie versucht, ihn auf dem Balkon da zu interviewen mit der Kamera. Was am Anfang schon so kurz angedeutet wird, in der allerersten Szene, wo dann an der Stelle, das fand ich auch richtig gut, wo er an der Stelle pausiert oder gestoppt wird, wo er so sich so seitlich wegdreht und man sieht sein Gesicht dann nicht mehr, weil es alles dunkel ist. Das ist schon so ein bisschen prophezeiend ist für das, was passieren wird, ja. Weil er sich ja quasi mehr oder weniger von ihr entfernt oder schon hat. Ja, und ich finde, das zeigt die Karaoke-Szene auch nochmal, weil davor sagt, sie bettelt ja darum, dass er sozusagen mit ihr wirklich auf die Bühne geht. Und sie hat ja gesagt, dass sie es eigentlich jedes Jahr machen, dass sie es immer zusammen irgendwie machen. Und jetzt bei diesem Urlaub schafft er es einfach mental nicht. Was auch einfach zeigt, dass sozusagen seine mentale Gesundheit, seine Depression immer und immer schlechter wurden. Sozusagen mit den Jahren. Und das. Er ist halt an dem Punkt angekommen, wo es halt nicht mehr geht. Genau, ja. Und das kann sie ja nicht verstehen, weil sie erst 11 ist, sag ich jetzt mal. Richtig. In dem Punkt und ihm ja auch zu nahe steht, als dass man es vielleicht erkennen könnte. Wenn man jetzt Außenstehender wäre, was wir ja sind als Zuschauer. Genau. Ja. Ich fand auch nach der Karaoke-Szene, da trennen die beiden sich ja, weil Sophie noch weiter irgendwie draußen bleiben möchte, beziehungsweise weil sie halt auch jetzt gerade keine Lust auf ihren Vater hat, weil sie sozusagen böse, wütend auf ihn ist, weil er sozusagen nicht mit ihr gesungen hat. Und da gab es ja dann eine Szene, wo sie sich erstens verlaufen hat und dann vor sozusagen der Karte von diesem Hotel steht und dann wird ihr plötzlich eine Hand auf den Mund legt. Und da hat, wenn man den Film so das erste Mal sieht, fand ich, als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, war ich so, oh Gott, scheiße, jetzt passiert irgendwie was Schlimmes. Aber ist es dann nicht. Das war dann halt irgendwie ein Kumpel von ihr, den sie halt da kennengelernt hat. Und dasselbe auch, was du davor schon vor einigen Minuten gesagt hast, wo Callum auf das Meer sozusagen in der Nacht zugeht, da habe ich mir auch gedacht, oh Gott, nein, was macht er jetzt? Also will er jetzt einfach so straight ins Wasser laufen und halt nicht wieder rauskommen? Da fand ich auch, war auch erstmal so, beide Momente fand ich so sehr anxiety-inducing, aber dann ist halt bei beiden Momenten nichts passiert. Und ich finde, so ist halt der ganze Film aufgebaut. Das ist halt kein Film, der sich irgendwie, der diese Momente, wo man irgendwie so Angst haben muss, dass er diese Momente nicht braucht, weil er sich einfach auf diese Melancholie und auf die geteilte Freude und Traurigkeit der Charaktere sozusagen bezieht und dass das alles schon ist, was dieser Film braucht, um gut zu sein. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Ist halt sehr subtil. Ja. Genau. Ja. Was alles anbelangt. Und, also sehr gut, der eine Monolog da von seiner Tochter ist, glaube ich, so mittig im Film, wo sie so meint, wenn sie zum Himmel schaut und dann die Sterne oder die Sonne oder den Mond sieht, egal was, dann weiß sie halt, dass egal an wen sie da denkt und wer da gerade nicht da ist, dass die Person halt den gleichen Himmel sieht oder sehen kann. Genau. Und dann ist man sich irgendwie näher. Und dann am Ende die Szene nochmal betrachtet, ist halt auch schon so ein bisschen konterkariert sich ja, weil die beiden sind den ganzen Urlaub zusammen und entfernen sich immer weiter voneinander. Habe ich den Eindruck. Also, wie du schon gesagt hast, am Anfang ist noch alles gut und dann bröckelt das immer weiter und dann hast du halt auch den Abend, wo die dann ein paar Stunden gar nicht zusammen sind und unterschiedliche Sachen machen. Und auch darüber wird auch nicht so richtig geredet. Am nächsten Morgen entschuldigt er sich zwar so 3-4 Mal bei ihr, Aber halt auch nur mit Entschuldigung, tut mir leid, was da passiert ist. Es wird ja auch nicht gesagt, was passiert ist von seiner Seite. Und sie reagiert doch gar nicht so krass drauf. Genau, sie nimmt es auch erstmal gar nicht so an, dieses Entschuldigung. Und dann sagt das nochmal und nochmal. Und dann irgendwann nimmt sie es an, damit er auch einfach sozusagen aufhören kann, Entschuldigung zu sagen, glaube ich. Ja. Das fand ich, es kündigt sich da irgendwie schon so an, oder im Film denkt man so ein bisschen, ja, das ist also eine niedliche, kindliche Sicht, die sie da hat. Und dann schafft es der Film, das so umzudrehen und halt dem Zuschauer nochmal so zu servieren. Ja. Fand ich, ja. Das stimmt. Und auch dann wirklich so fast zum Schluss, wo er wirklich einfach nur noch eigentlich so verloren in seiner Depression ist. An dem Tag, wo er Geburtstag hat, da fahren sie ja raus sozusagen mit so einer Touri-Gruppe und gucken sich dann irgendwas an. Und da versucht oder tut Sophie sogar, die Touristen, die sozusagen mit ihnen in diesem Bus waren, dazu zu bringen, Callum Happy Birthday zu singen, währenddessen er sich irgendwas anderes weiter oben anschaut. Und dann singen sie es ihm auch und er sieht aber eher sehr gequält aus, als das passiert. Und Sophie, weil sie erst 11 Jahre alt ist und weil sie erst irgendwie am Anfang ihres Lebens ist, hat halt so diese Aufregung, was so Geburtstage angeht, und dachte so, das wird ihn so richtig freuen. Aber Callum, obwohl er erst sozusagen 31 Jahre alt ist, fühlt sich halt schon so fast am Ende seines Lebens sozusagen. Weswegen er halt so gar keine Lust auf Geburtstage hat, weil es halt auch einfach zeigt, dass er halt immer noch sozusagen am Leben ist und dass er halt immer noch nicht wirklich viel in seinem Leben vielleicht erreicht hat, desto älter er wird. Genau, und dann sieht er halt einfach gequält aus, als das gesungen wird, und der findet das gar nicht toll, und dann schneidet er danach gleich sozusagen wieder ins Hotelzimmer, nachts, abends, wo man ihn einfach nur weinen sieht. So richtig stark weinen sieht. Und neben ihm liegt ja dann auch eine Postkarte, auf der steht: Sophie, ich liebe dich sehr doll, vergiss das nie, also so im Deutschen übersetzt, und dann halt noch so Dad. Und ich glaube, also für mich sieht es auch wirklich aus wie so ein Zeichen, dass er weiß, dass er nach diesem Urlaub nicht mehr wirklich da sein wird für seine Tochter und überhaupt. Und hat diese Postkarte aber auch geschrieben, damit Sophie weiß, dass sie nicht die Schuld trägt. Dass sie weiß, dass er sie, wie gesagt, sehr doll lieb gehabt hat oder immer noch lieb hat. Und ich meine, viele Familienmitglieder von Menschen, die Suizid begehen, haben ja sozusagen dieses Schuldgefühl, weil sie vielleicht nicht genug gemacht haben oder weil sie es nicht bemerkt haben, was ja bei Sophie der Fall ist, aber auch einfach, weil sie halt 11 Jahre alt ist. Und diese Postkarte ist, glaube ich, auch nochmal einfach dafür da, dass sie sozusagen dieses Schuldgefühl nicht mit sich trägt, beziehungsweise dass er will, dass sie es nicht mit sich trägt. Ob sie es dann mit sich trägt, ist dann halt wieder die andere Frage, obwohl sie diese Postkarte sozusagen hat. Genau. Und das zeigt halt auch einfach, dass diese ganze Reise, wie gesagt, wie wir es davor schon gesagt haben, einfach ein Abschied sozusagen von Sophie ist. Also von Callum an Sophie. Das fand ich auch sehr. Also ich muss sagen, als diese Szene kam, musste ich auch weinen. Also immer. Ich meine, ich habe den Film jetzt, glaube ich, 6-mal geguckt. 6 oder 5-mal. 6-mal. Wow. Und immer, wenn diese Szene kommt, muss ich immer mit Callum weinen. Also die macht's mir wirklich an, diese Szene. Ja, ich ist ja auch witzig, dass es ausgerechnet Postkarte ist. Also die ja eigentlich so ein, auch wieder so ein positives Urlaubs Genau, oder ob es Message darüber bringen soll. Und dann wird das halt damit verbunden. Was du gerade gesagt hast mit diesem, dass sie kein schlechtes Gefühl dann hat. Ich finde, bei dieser Rave-Szene am Ende, die ich auch sehr, sehr gut finde, so bekommt man ja den Eindruck, dass sie die halt doch hat. Also vielleicht nicht mal auf sich, sondern auf ihn halt. Ist halt dann so eine Tanzszene mit viel Stroboskoplicht und sie ist dann schon erwachsen und steht halt so ein bisschen teilnahmslos da. Man sieht die Szene irgendwie immer mal so im Film und am Ende dann so in einer längeren Version oder fortgesetzt. Sie sieht halt ihren Vater da so wie im Delirium rumtanzen vor ihr. Und das wird dann so mit dem letzten Urlaubstanz zwischen den beiden noch so gegengeschnitten. Oder da wird das die Rave-Szene noch mal so eingeleitet. Genau. Und sie sträubt sich ja an dem Abend erstmal ein bisschen und wird dann doch überzeugt von ihrem Vater. Und die drücken sich dann ganz fest. Und auf dem Rave steht sie ja so ein bisschen teilnahmslos da in der Menge und beobachtet ihren Vater und versucht ihn dann auch so an sich zu ziehen. Oder was eher so mit so einem schmerzverzerrten Gesicht von ihrer Seite passiert, weil sie halt diese negativen Gefühle ihm gegenüber hat. Und er lässt es halt nicht zu, sondern stößt sie dann weg und dann fällt er so in die Tiefe hinein. Genau. Und das zeigt ja so ein bisschen diese negativen Gefühle, die sie an ihrem Geburtstag da hat, mit denen sie wach wird und die sie versucht dann vielleicht mit diesen positiven Urlaubsvideos so ein bisschen zu beseitigen. Mhm. Aber sie sind halt da und ja. Ja, ich finde auch, es ist halt wirklich ein guter Kontrast zu, dass die junge Sophie sozusagen ihren Vater halt wegstößt, weil sie halt sozusagen nicht tanzen möchte. Und das ist dann aber dazu schnell, dass die erwachsene Sophie ihn sozusagen so halt umarmt, also versucht irgendwie halt zu umarmen, halt wieder ihm näher zu sein. Und man sieht dann auch, dass er, also während der Rave-Szene, als er dann in ihren Armen sozusagen liegt, also sein Gesicht, finde ich, steht sehr zur Interpretation offen. Also es könnte entweder so aussehen, weil er irgendwie von Freudegefühlen überwältigt ist oder weil er irgendwie schon so stark in seiner Depression irgendwie verloren ist. Also er macht ja so ein sehr so, sein Mund steht offen und er hat seine Augen zu und es sieht sehr, was heißt ein komisches Gesicht, aber ist auf jeden Fall, es könnte verschiedene Gefühle sozusagen darstellen. Und ich finde auch, dass wenn sie dann sozusagen mit ihm in dieser Rave-Szene ist, also in dieser Dunkelheit, was ja für ihn sozusagen die Depression darstellt, da ist, dass kann zum einen das, was du gesagt hast, darstellen, dass sie sozusagen ihn jetzt konfrontieren möchte, ihre negativen Gefühle, die sie für ihn hat, konfrontieren will. Und aber halt vielleicht auch, dass sie selbst in diesem Dark Space ist, wie er, also in dieser Dunkelheit, also mit diesen Depressionen, sich halt jetzt auch irgendwie kämpft in seinem Alter. Was er schon wirklich in der Mitte des Films irgendwie gezeigt wurde, dass sie ja auch schon als Kind irgendwie manchmal diese Gefühle hat von Depressionen und dass sie jetzt, wenn sie 31 ist, so alt wie ihr Vater, als er sich sozusagen das Leben genommen hat, dass sie diese Gefühle jetzt auch fühlt. Weil ja auch einfach Depressionen auch einfach genetisch sind und auch einfach von Familienmitgliedern zu Familienmitgliedern irgendwie weitergegeben werden können. Und ich finde, da sieht man halt auch wieder, dass in dem Film also von Callum aus halt nicht darüber geredet wurde. Und ich glaube, hätte Callum halt mit seiner Tochter damals halt darüber geredet, würde sie sich vielleicht jetzt auch anders fühlen. Hat vielleicht auch dann halt positivere Gefühle sozusagen über ihn, anstatt halt diese negative, die sie jetzt hat nach seinem Tod. Also diese ganze Szene war einfach nur stark. Also. Ja, das ist das Traurige dann am Ende, dass er so verzweifelt versucht, die positiven Gefühle in sie zu pflanzen, so, oder die Erinnerungen. Und es genau deswegen halt nicht funktioniert. Ja. Wie du gerade gesagt hast. Genau. Ja. Und wenn er sich dann sozusagen von Sophie am Flughafen verabschiedet, sie sozusagen wieder zu ihrer Mutter bringt, dreht er sich ja um oder er klappt diesen Videorekorder zu und dreht sich dann um und hinter ihm sieht man eine große Tür. Und wenn er sie dann öffnet, dann sieht man sozusagen wieder diese Lichter aus der Rave-Szene und er geht rein, dann geht die Tür zu und dann ist der Film vorbei. Was einfach heißt, dass er sozusagen sich wirklich jetzt so dieser Dunkelheit übergeben hat und jetzt für immer sozusagen da drin ist. Und auch, dass während dieser ganzen Tanzszene Under Pressure von Queen und David Bowie gespielt wird. Ich finde, das ist auch einfach ein perfekter Song für diese Szene gewesen. Und wenn ich jetzt immer diesen Song höre, muss ich auch immer fast anfangen zu weinen. Weil einfach diese Szene halt so sehr wehtut auch. Und dann halt dieser Song dazu ist einfach. Also, ja. Charlotte Wells hat es wirklich. Also, ich meine, das war ja also von der Regisseurin halt das Debüt. Also, sie hat da vorher nur Shortfilms gemacht. Und das war jetzt. Das ist der erste lange Film. Das ist jetzt ihr erster langer Film. Und sie hat es so gut gemacht. Halt als Debüt ist es einfach nur fantastisch. Ja. Das ist wirklich ein Meisterwerk, kann man so sagen. Ja. Und ihre Shortfilms davor habe ich auch alle geguckt, die sind auch richtig gut. Also sie hat wirklich ein richtig gutes Talent dafür, einfach beeindruckende Filme zu machen. Da bin ich mal gespannt. Ja. Was noch kommt. Ich auch. Also wirklich. Und es ist ja auch jetzt, dieser Film ist ja auch so eine eher Semi-Biografie über sie. Also es handelt ja, weil sie hatte ja auch mit ihrem Vater sozusagen so einen Türkei-Urlaub. Und sie hat es nicht selbst irgendwie in Interviews gesagt, was mit ihrem Vater passiert ist, aber sie hat auch gesagt, dass sie ihren Vater nicht mehr wirklich danach gesehen hat. Und deswegen ist auch aber der lebt noch. Das ist halt die Frage, das hat sie halt nie wirklich gesagt. Ach so, ich hatte gelesen, dass Paul Mescal und ihr Vater halt Kontakt hatten und sich immer noch FaceTime. Okay. Jetzt nach dem Dreh. Dann habe ich das nicht mitbekommen, aber das ist gut. Aber ja, also es ist trotzdem irgendwie so eine Semi-Biografie, weil sie halt trotzdem so eine Urlaube sozusagen mit ihrem Vater gemacht hat. Und auch immer einen Videorekorder irgendwie dabei hatten. Ja. Ich muss sagen, jetzt, wo ich den Film gesehen habe, bin ich umso neidischer, dass du das Poster von Kinoclub bekommen hast und ich keins. Muss ich mal bei eBay gucken. Ja. Vielleicht gibt es da was. Vielleicht haben die auch noch eins. Ich weiß es nicht. Meinst du, ich frag mal nach? Ich meine, wir haben doch auch ganz viele immer. Vielleicht haben die auch irgendwie noch eins. Das stimmt. Ich frag mal nach. Ja, schreib dir mal eine E-Mail. Dieser Roland, der antwortet schnell. Ihr kennt euch schon. Ja, aber nur durch die E-Mails. Oh Mann. Ja. Ja, richtig, richtig starker Film, muss ich wirklich sagen. Also, ich glaube, es gab, ich weiß nicht, also schon einige Jahre keinen, der mich so emotional erschlagen hat, sag ich jetzt mal. Ja, es war auch definitiv mein Lieblingsfilm aus dem Jahr 2022. Also, definitiv. Und ich fand's auch super, dass Paul Mescal auch für einen Oscar nominiert wurde als Hauptdarsteller. Oh ja. Hab mir natürlich davor schon gedacht, dass er es sehr wahrscheinlich nicht gewinnen wird. Einfach weil auch noch sehr viele andere gute Schauspieler sozusagen da waren, die halt auch irgendwie mehr Erfahrung hatten und irgendwie länger schon irgendwie so im Business sind. Ich fand es trotzdem super, dass er dafür nominiert wurde. Ich glaube, Aftersun wurde, ich weiß gar nicht, ob Aftersun selbst auch als Film nominiert wurde. Als Best Picture, das weiß ich gar nicht mehr. Ah ja, okay. Hat es natürlich auch nicht gewonnen, aber es war trotzdem super, dass er einfach diese Recognition auch bei den Oscars irgendwie bekommen hat. Ja, verdient auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und von dem, was ich jetzt von den Filmen, wo ich gesehen habe, die ich gesehen habe, wo der Hauptdarsteller nominiert war, muss ich sagen, dass er es am meisten verdient hat. Stimme ich dir zu. Also er ist wirklich als Schauspieler. Ich habe, glaube ich, bis jetzt alle Sachen gesehen, in der er irgendwie ist. Also Serien und auch Filme. Und er ist wirklich. Ja, er hat ja auch noch gar nicht so eine lange Karriere. Ne? Gar nicht. Ich glaube, es hat wirklich so mit Normal People angefangen, was halt 2018, glaube ich, rauskam. Halt diese Serie über das Buch. Ich habe die Serie auch nur gesehen, weil ich halt das Buch gelesen habe. Davor. Und seitdem bin ich wirklich davon überzeugt, dass er einer der besten Schauspieler ist, den wir zurzeit haben. Also. Er ist echt fantastisch. Und ich glaube auch, dass Frankie Corio, also bei Letterboxd steht, dass sie schon für ein neues Projekt irgendwie eingetragen ist. Das war ja auch jetzt ihr erster Film. Also sie hat ja davor auch noch nie irgendwie was gemacht, was auch einfach krass. Sehr, sehr beeindruckend ist. Also ich glaube auch, dass sie in den nächsten paar Jahren sehr gute Sachen machen wird. Ja. Ist ja zu wünschen und uns natürlich. Natürlich, ach ja. Als Zuschauer. Auf jeden Fall. Also, I'm seated for everything. Was die alle noch machen, also wirklich. Ja, hoffentlich kommt da noch einiges. Hast du noch was zum Film? Ich habe noch zum Film, dass ich die Szenen, also. Die Szenen waren ja alle sehr lang immer. Also auch entweder wurde halt irgendwie gar nichts geredet oder es wurde irgendwie in der Mitte nur was gesagt oder nur am Anfang. Aber dann hat die Szene an sich sich halt trotzdem immer noch sehr in die Länge gezogen, aber halt so in die Länge, dass es trotzdem noch sehr gut war. Und dass es trotzdem noch einfach sehr viele Hinweise dann zu den Charakteren sozusagen in diesen Szenen gab. Und ich glaube, normalerweise, also meistens finde ich irgendwie so Filme, die so sehr lange Szenen haben, wo nicht wirklich viel passiert, finde ich zum Teil sehr langweilig manchmal. Aber bei diesem Film hatte ich, glaube ich, nie dieses Gefühl von Langeweile empfunden. Also es war einfach nur richtig stark, wie sie diese Szenen weitergedreht haben. Ich hatte eigentlich noch, wollte eigentlich noch vor der Aufnahme zählen, wie viele Szenen es gab, weil ich bin mir sicher, dass es nicht so viele Szenen an sich wirklich sind. Hab's dann aber doch nicht mehr geschafft. Aber das ist nochmal so, was ich sehr beeindruckend fand, dass Charlotte Wells es wirklich geschafft hat, dass man sich währenddessen halt nicht langweilt, sondern einfach wirklich im Film drin war auch. Die sagen was zu den, trotzdem noch was zu den Charakteren aus und zu der Beziehung und zu der Stimmung, die da herrscht, einfach. Und des Weiteren finde ich es witzig, weil es also auch so das Gefühl dieses Cluburlaubs so ein bisschen rüberbringt. Ja. Weil jeder, der es schon mal gemacht hat, der weiß, wie das ist. Man verbringt sehr viel Zeit am Pool oder am Strand oder an einem Tisch bei der Bar. Oder so, oder beim Essen. Und es wird halt auch sehr viel einfach nur beobachtet. Liegst halt da oder sitzt halt da und guckst so ein bisschen, was halt um dich herum passiert. Und das ist ja halt ähnlich. Und du hast halt oft auch ähnlich die Kamerafahrten, die halt einfach so Schwenkbewegungen waren. Ja. Im Film mit drin. Ja. Genau. Fand ich ganz lustig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das war's, was ich zum Film zu sagen habe. Okay. dann kommen wir zu unserer Schlusskategorie, Nice oder Scheiß. Ich habe dir 10 Filme mitgebracht und du sagst kurz, im kurzen Statement, wie du dazu stehst. Okay, let's go. Ganz gern auch, vielleicht nicht ganz so krass wie der Lachs, der immer noch eine halbe Stunde zu jedem Film redet. Der erste Film wäre The Worst Person in the World. Okay, finde ich sehr nice. Habe ich in Berlin im York-Kino letzten Sommer geguckt, alleine. Oh. Und ich fand, das war eine sehr gute Entscheidung. Der war einfach nur super toll. Ich fand die Hauptcharakterin auch sehr gut geschrieben. Ob man sie jetzt mag oder nicht, ist halt auch die andere Frage. Ich meine, der Titel heißt halt auch The Worst Person in the World. Ja. Aber ich bin sehr gespannt auf den anderen Film Sick of Myself von, glaube ich, der Regisseurin, dem Regisseur. Den habe ich noch nicht geguckt. Mhm. Aber ich bin sehr gespannt, wie der ist, weil ja. Worst Person in the World finde ich sehr gut. Ja, ich fand den auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Sick of Myself, gibt es das auch auf Mubi oder so? Das weiß ich nicht. Der lief mal im Kinoclub, aber jetzt auch nicht mehr. Ah, okay. Deswegen habe ich noch nicht geguckt. Mhm. Ja. Ja, würde mich auch interessieren. Dann Lost in Translation. nice, aber so, wie gesagt, das letzte Mal habe ich den, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht Anfang des Jahres geguckt. Und damals fand ich ihn eher langweilig, wenn auch trotzdem ganz gut. Ich kann mich nicht mehr allzu sehr dran erinnern, aber ich fand ihn halt sehr langatmig irgendwie. Und ich bin auch nicht so ein... Das wäre so ein Film, wo du sagen würdest, das ist genau, das langweilig. Ist, genau. Und ich bin halt auch nicht so ein großer Bill Murray-Fan. Und auch nicht so ein großer Scarlett Johansson-Fan. Deswegen war das so, ja, okay, ich gucke ihn mir an. Weil Eve gesagt hat, guck ihn dir an. ich bin sehr überzeugt von dem Film. Ja, ich weiß. Also ich verstehe es auch. Also manche Sachen waren auf jeden Fall gut, aber ich glaube, es war einfach nicht so meins. Ja. Okay. The Lost Daughter. Nice. Habe ich im Zug geguckt. Im ICE. Habe ich mir sogar extra dafür gedownloadet, weil man weiß ja nie, ob das ICE, das Wi-Fi im ICE auch wirklich funktioniert. Das stimmt, ja. Auch wieder ein Film mit Paul Mescal, obwohl er auch nur eine etwas kleinere Rolle spielt. Fand ich sehr gut. Großer Fan von Dakota. Und also der Film war einfach toll. Es war auch wieder so ein Eltern-Kind-Beziehungsfilm, wie jetzt zum Beispiel After Sun. Und von solchen Filmen bin ich auch einfach ein großer Fan. Sehr nice. Also ich muss noch schauen, ich bin gespannt. Ja, der ist gut. Licorice Pizza? Nicht geguckt. Okay. Steht auf meiner Watchlist. Aber ich habe halt auch sehr viele gemischte Meinungen über diesen Film gehört. Deswegen bin ich noch so sehr apprehensive. Bin mir noch nicht so sicher, ob ich ihn wirklich gucken möchte. Aber er ist auf meiner Watchlist. Also ich fand den richtig toll. Also ich will ihn gucken, weil halt die eine Schwester von den Haim-Schwestern da halt mitspielt. Und Haim ist halt eine Band, die ich sehr cool finde. Das ist halt auch so ein Grund, wieso ich den Film noch gucken möchte. Aber ja, irgendwann mal. Decision to Leave. Den muss ich auch noch gucken. Nice. Hat auch nicht gemacht. Richtig, richtig nice. Ich habe den, glaube letztes Jahr geguckt oder Anfang dieses Jahres, obwohl er noch nicht auf dem deutschen Mubi war, aber ich habe halt VPN und habe ihn mir dann auf dem US-amerikanischen Mubi angeschaut. Ich glaube, der geht 2,5 Stunden oder 2 Stunden. Und der ist auch wieder so ein Film, wo so manche Szenen sehr lang sind, wo ich mich, wäre es vielleicht ein anderer Film gewesen, gelangweilt hätte, aber bei diesem Film war es wieder nicht der Fall. Schauspielerische Leistung war richtig gut. Drehbuch auch einfach nur toll. Und auch die Cinematografie war auch einfach nur der Hammer, fand ich. Und die Story an sich. Also kann ich auch einfach wirklich nur empfehlen, den Film sich anzuschauen. So. Das ist auf jeden Fall der nächste Film, den ich mir zu Hause anschaue. Es ist entschieden. In the Mood for Love. Weiß nicht, ob du den kennst. In the Mood for Love. Der Titel sagt mir was. Den Film habe ich aber noch nicht geguckt. Okay, er ist von so 2000, 2001. Ist das so eine Komödie oder was ist das? Nee. Okay. Das ist so ein romantisches Drama, kann man vielleicht sagen. Von Wong Kar-wai. Er ist auch sehr stimmungsbeladen, der Film. Mit welchen SchauspielerInnen denn? Maggie Cheung und Tony Leung oder so. Nee. Ich will nichts Falsches sagen. Oh je. Der sagt mir gar nichts. Nee, sieht aber spannend aus. Tatsächlich, ich hab's richtig gesagt. Ist auch gar nicht mal so lang. Ja, den kann ich sehr empfehlen. Der ist richtig, richtig gut. Kommt auf meine Watchlist. Dann Close. Close, noch nicht geguckt. Ich auch nicht. Ja, ich will den halt, ich weiß halt nie, wann ich wirklich so in der Mood bin, diesen Film zu gucken, weil es halt auch wieder so ein sehr, also halt ein Drama und irgendwie zur Zeit habe ich nicht so Lust, Dramen zu gucken. Also ich will ihn auf jeden Fall gucken und ich bin jetzt schon der Meinung, dass er sehr gut sein wird. Noch nicht geguckt. Frances Ha. Auch noch nicht geguckt. Will ich aber gucken, weil ich will natürlich alle Greta Gerwig-Filme noch schauen. Deswegen habe ich auch noch nicht 20th Century Women geguckt. Ist aber auch noch auf meiner Liste. Und Frances Ha, ich habe auch wieder viele verschiedene Meinungen über diesen Film gehört. Manche fanden ihn auch wirklich sehr langweilig. Ja. Manche halt wiederum nicht. Deswegen, ich bin gespannt. Der ist ja auch nicht so lang, deswegen werde ich ihn demnächst auch mal gucken. Hast du den schon geguckt? Ich habe den schon gesehen. Ich fand ihn ziemlich gut. Okay. Ich habe auch Vorfeld auch von Leuten gehört, dass sie den echt langweilig und scheiße fanden und die Hauptfigur sie nur genervt hat. Ja. Also ich habe halt auch gehört, dass viele Leute Noah Baumbachs Filme einfach nicht gut finden. So, er hat ja auch Marriage Story gemacht, weil sie einfach irgendwie auch... Den fand ich sehr gut. Den habe ich nicht geguckt. Weil sie einfach so seinen Style nicht gut finden. Deswegen, ja, mal sehen. Portrait of a Lady on Fire. Nice. Schon ewig her, dass ich diesen Film geguckt habe. Aber einfach nur ein sehr guter Film über zwei lesbische Frauen in Frankreich jedenfalls. Ich weiß nicht mehr, das Jahrhundert, aber es ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Ist sehr gut. Sehr traurig. Sind natürlich nicht zusammengekommen. Aber sehr gut. Und ich glaube auch die eine Schauspielerin, die Blonde, glaube ich, die hat sich jetzt auch dazu entschieden, nicht mehr zu schauspielern. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das habe ich irgendwie vor zwei Wochen mal auf TikTok gesehen. also eine von den beiden. Entweder die Blonde oder die Braunhaarige hat sich dazu entschieden, nicht mehr wirklich in Filme zu wirken. Aber ich bin natürlich froh, dass eine von denen dann natürlich noch in diesem Film dabei war, weil der war sehr gut. Ja. Letzte wäre Lady Bird. Lady Bird, nice. Wieder ein Greta Gerwig-Film. Also müsste ich zwischen Barbie, Little Women und Lady Bird entscheiden oder sie irgendwie ranken, würde ich Lady Bird am Ende ranken, aber trotzdem noch sehr gut. Aber Little Women und Barbie fand ich einfach etwas besser. Aber Lady Bird, auch wieder ein super Film über eine Eltern-Kind-Beziehung, diesmal halt auch wieder über eine Mutter und ihre Tochter. Und ich finde, Mutter-Tochter-Beziehungen sind so Beziehungen, die so fast gar nicht gezeigt werden, beziehungsweise nicht wirklich so in depth gezeigt werden, sondern immer nur so irgendwie, ja, alles ist happy und so, aber es ist halt nicht immer alles happy. Und diese Mutter von Lady Bird ist halt auch wirklich, also so eine Mutter will, glaube ich, niemand wirklich haben. Also ich jedenfalls nicht. Aber fand ich einfach nur einen super Film. Und das war ja auch, glaube ich, Greta Gerwigs Debüt. ja, als Regisseurin und einfach ein fantastischer Film dafür. Ich könnte mir den auch wirklich immer wieder anschauen. Ja. Ich fand den auch sehr gut. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ah ja, cool. Ich glaube, wir waren, also ich war alleine und zwar noch eine weitere Person im Saal. Oh wow, okay. Nee, ich habe den letztens jetzt erst vor einem halben Jahr oder so geguckt. Ja. Kino wäre da bestimmt auch sehr cool gewesen. Es war halt Hochsommer und da war es sehr warm, sehr sonnig. Keine Kinozeit. Nee, waren sehr wenige nur im Kino. Ja. Aber gerade da finde ich es halt ganz cool eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Gehen, weil dann immer die, auch die kleineren Filme laufen. Jetzt gerade nicht. Jetzt sind halt ein Haufen Blockbuster. Ja. Größere Produktionen. Dass dann gar keine Filme mehr gezeigt werden. Ja. In ein paar Wochen dann, wenn alles raus ist. Ja. Oh yeah. Mal gucken, was da noch passiert. Ja, es wird spannend. Also wirklich. Ja. Na dann, Thea, haben wir es geschafft. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich auch gefreut, besonders gefreut, dass es so spontan geklappt hat bei dir. Ja. Ja, glaube ich, erst am Mittwoch gefragt oder so. Genau, ja. Ja, vielen Dank, dass es geklappt hat. Vielen Dank für den schönen Film, den du mitgebracht hast. Sehr schön. Und das Gespräch darüber. Wir sehen uns nachher auf Arbeit. Ich freue mich. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich auch. Nicht. Also auf dich schon, aber auf den ganzen Rest nicht. So, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Seid dabei. Abonniert den Kanal. Teilt die Folge. Das sage ich jetzt einfach mal damit dazu, damit sich das ein bisschen verbreitet. Sehr gut. Lasst gern positive und negatives Feedback da auf Twitter, Instagram und der Webseite per Mail. Ansonsten ist nicht viel zu sagen. Gehabt euch wohl, genießt den Sommer, die Temperaturen kommen wieder. Die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht. Ich stehe so in der Mitte. Ich vermisse die 16 Grad gerade. 16 Grad und Regen, ja. Den Regen nicht, die 16 Grad schon. Okay, ja. Dann war schön mit dir. Bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. So, kannst die Aufnahme stoppen. Okay.